Am 15. Juli 1949, knapp 2 Monate nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, veröffentlichte die CDU eine Art Wahlkampfprogramm. Die Düsseldorfer Leitsätze über Wirtschaftspolitik, Landwirtschaftspolitik, Sozialpolitik und Wohnungsbaupolitik. Dieses Papier ist der Ursprung des Systems, das wir soziale Marktwirtschaft nennen, erdacht als Gegenentwurf zur Planwirtschaft. Einen Monat nach der Veröffentlichung fand die erste Bundestagswahl statt, in einem neu gegründeten Staat, der eben noch Teil des Landes war, das mindestens 6 Millionen Juden ermordet hatte, das besiegt wurde und in dem nach Kriegsende die Nazis, die nun vermeintlich keine mehr waren, so taten, als wäre alles aus Versehen passiert. 2 Jahre zuvor hatte der Kölner Erzbischof in seiner Silvesterrede gesagt, dass Mundraub gerechtfertigt sei, um sich selbst am Leben zu erhalten, weil im Winter Hunderttausende Menschen erfroren. Und dann also eine Wahl.